Wir haben uns noch nicht kennengelernt, doch der Glaube ist, der uns vereint. Sitzt du jetzt doch unter Stacheldraht ein? Wir werden siegen, auch wenn es noch nicht so scheint. Volkes Identität.